warmen Worten, die du heute kaum noch kennst. Du hast gehofft und die Tage gezählt. Niemand streicht dir durch die Federn, keiner hat den Mut zu fragen, was dir fehlt. Die letzten Tage waren alles andere als vertraut, doch du hast nichts dafür getan. Ein Ranzen voller Ungeschick, die Blume, die sich selber pflückt, dein Heimweg ohne einen Blick, du hast dich umsonst geschmückt. Nicht wissen, was geschehen ist, der Abend heute nur für dich. Ich weiß nicht, wie es dir gefällt und was die anderen sagen sollten. Ein Gefühl in deinem Bauch von tausend Blicken, die dir golden. Was hast du da grad gesagt? Deine Eltern, deine Lehrer, keiner hat nach dir gefragt. Mit deiner ganzen Wut nach Haus gerannt, gestolpert und gewandt. Du hast sie heute alle verflucht. Voller Ungeschick, die Blume, die sich selber pflückt, dein Heimweg ohne einen Blick, du hast dich umsonst geschmückt. Nicht wissen, was geschehen ist, der Abend heute nur für dich. Für dich, für dich, für dich, für dich.